einem Land vor unserer Zeit. Es war einmal auf dieser Erde, unter derselben Sonne, lange vor euch, vor den Affen und auch den Elefanten, vor dem Wolf, dem Bison, dem Wal, vor dem Mammut und dem Mastodon, zur Zeit der Dinosaurier. Es gab zwei Arten von Dinosauriern. Die einen hatten stumpfe Zähne und fraßen die Blätter von den Bäumen. Andere hatten scharfe Zähne zum Fleischfressen und die machten Jagd auf die Blattfresser. Dann begannen die Blätter plötzlich abzusterben. Die mächtigen Tiere, die die Erde beherrschen sollten, wurden in Wahrheit von den Blättern beherrscht. Auf der verzweifelten Suche nach Nahrung zogen einige Dinosaurierherden nach Westen und suchten das große Tal, das immer noch fruchtbar und grün war. Überleben war das Ziel dieser Wanderung. Es war ein Marsch voller Gefahren. Scharfzähne verfolgten die Herden und warteten darauf, Verirrte zu erwischen. Die Blattfresser machten nur Halt, um ihre Jungen auszubrüten. Manche Jungen schienen ohne Furcht geboren zu sein. Sogar das Ausbrüten konnte gefährlich sein. Eine Herde, die der Langhälse, hatte nur ein einziges Baby. Ihre letzte Hoffnung für die Zukunft. Und sie nannten es Littlefoot. Hier bin ich. Von seiner Herde waren nur seine Mutter, seine Großmutter und sein Großvater übrig geblieben. Er erkannte sie am Aussehen, am Geruch und an ihrer Liebe. Er wusste, sie würden für immer zusammen sein. Nun lasst uns zu ihnen gehen, in der Zeit zurückreisen und sehen, was für wundersame Abenteuer der kleine Littlefoot auf seiner Reise ins große Tal wohl erleben mag. Gerade eben ist der kleine Langhals Littlefoot aus seinem Ei geschlüpft. Hab keine Angst. Komm wieder raus. Seine Mutter beugt sich zu ihm hinunter, um ihr Baby freudig zu begrüßen und mit der Zunge trocken zu lecken. Er ist ein hübscher kleiner Dinosaurier, kaum so groß wie der Kopf seiner Mutter, mit einem freundlichen Gesicht, einem langen Hals und langem Schwanz. Langhälse gehören zu den größten Dinosauriern, aber er selbst ist natürlich noch sehr klein. Der kleine Littlefoot kuschelt sich an seine Mama und nun kommen auch all die anderen Freunde der Herde herbeigelaufen, um den Nachwuchs zu bewundern. Ein bisschen ängstlich versteckt der Kleine sich hinter den Beinen seiner Mutter. So viele unbekannte Gesichter. Na, da kann man sich schon ein bisschen scheuen, wenn man gerade erst seinen ersten Blick in die Welt geworfen hat. Sei vorsichtig, mein Littlefoot. Und so kommt Littlefoot wieder heraus und lässt sich, beruhigt von den Worten seiner Mutter, von den fremden Tieren bestaunen. Aber nun wird er müde und seine Mutter hebt ihn hoch und setzt ihn auf ihren Rücken, damit er sich erst einmal ausruhen kann. Von seiner Herde waren nur seine Mutter, seine Großmutter und sein Großvater übrig geblieben. Er erkannte sie am Aussehen, am Geruch und an ihrer Liebe. Er wusste, sie würden für immer zusammen sein. Littlefoot reißt sein Mäulchen weit auf und gähnt herzhaft. Dann macht er es sich gemütlich und schläft unter den wohlwollenden Blicken seiner Familie zufrieden ein. Ein neuer Tag bricht an und der kleine Littlefoot und seine Familie suchen auf ihrem Weg ins große Tal nach Blättern zum Essen. Mutter, ist das alles, was es zu essen gibt? Ach, es tut mir leid, mein Kleiner. Das Land hat sich verändert. Deshalb müssen wir jeden Tag so weit wie möglich laufen, bis wir das große Tal erreichen. Littlefoot kaut notgedrungen auf ein paar harten Zweigen herum. Irgendetwas muss er schließlich essen. Littlefoot, schnell, komm her! Sieh doch, da oben. Ein Baumstern. Das ist etwas ganz Besonderes. Seine Mutter hat hoch oben in einem kahlen Baum ein letztes saftiges grünes Blatt entdeckt und benutzt ihren langen Hals, um hinaufzugelangen und es zu pflücken. Ein Baumstern! Littlefoot scheint das Blatt aber ganz besonders als schönes Spielzeug zu mögen. Er kuschelt sich wie in eine Decke hinein, wirbelt es hoch in die Luft und lässt es auf seinem Kopf wieder landen, bevor er schließlich genüsslich daran schlägt. Das ist wirklich etwas Besonderes. Und er wird dir helfen, groß und stark zu werden. Wo wir hingehen, gibt es viele von diesen Blättern. Gemeinsam setzt die Langhalsfamilie ihren Weg fort. Komm weiter. Langsam wendet Littlefoots Mutter ihm den Kopf zu. Im großen Tal gibt es eine Menge solches Grünfutter. Mehr, als du jemals essen kannst. Und mehr frisches, kühles Wasser, als du jemals trinken kannst. Es ist eine wunderbare, herrliche Gegend, wo wir glücklich mit vielen unserer Art leben können. Hey, wann sind wir denn endlich da? Die helle, runde Scheibe muss viele Male über uns hinweggehen. Und wir müssen ihr jeden Tag dahin folgen, wo sie den Boden berührt. Hast du das große Tal schon mal gesehen? Nein. Tja, woher weißt du denn, dass es wirklich da ist? Manche Dinge siehst du mit deinen Augen, andere siehst du mit deinem Herzen. Das verstehe ich nicht, Mutter. Aber bald, mein Sohn. Bald. Littlefoot, lauf nicht so weit weg. Einstweilen zufrieden, spielt Littlefoot unterwegs vergnügt weiter und streckt seinen Kopf durch ein Gebüsch, um zu sehen, was sich wohl dahinter befinden mag. Oh, da ist ja die Dreihornfamilie. Dreihörner sind sehr kräftige Dinosaurier mit einer festen Platte mit drei Hörnern an ihrem Kopf, mit der sie Hindernisse wunderbar aus dem Weg räumen können, ohne sich dabei weh zu tun. Auch die Dreihörner haben Nachwuchs bekommen. Die kleine Zera ist ungefähr in Littlefoots Alter und auch fast so groß wie er, aber sie ist ein sehr ungestümes und wildes kleines Dreihornmädchen. Gerade beobachtet Littlefoot, wie sie eine Mücke jagt. Schreiend setzt sie der Mücke nach, durchbricht dabei einen Stein, der im Weg liegt, bremst ab und stürzt sich von neuem auf sie. Rammt einen Stein nach dem anderen, aber die Mücke, die ja fliegen kann, ist einfach schneller. Also ändert sie ihre Taktik und schleicht sich langsam an sie heran. Jetzt ist sie so nahe gekommen, dass sie sich schon die Lippen leckt. Als die Mücke ihr plötzlich eine Ladung Flüssigkeit ins Gesicht spritzt, gerade wie ein Tintenfisch seine Tinte und von dannen fliegt. Worüber lachst du denn? Cera findet das nicht halb so lustig wie Littlefoot und scharrt wütend mit den Füßen, um nun ihn aufs Korn zu nehmen. Littlefoot tut es ihr gleich und schon rennen die beiden direkt aufeinander zu. Doch bevor die beiden aufeinandertreffen, kommt Ceras Vater herbeigerannt und baut sich drohend vor Littlefoot auf, um seine Tochter zu beschützen. Erschrocken weicht Littlefoot zurück, als auch schon seine Mutter nach ihm ruft. Littlefoot! Komm, Cera! Dreihörner spielen nie mit Langhälsen. Frech streckt Cera ihm die Zunge heraus. Littlefoot! Mutter Langhals hat ihren Sprössling entdeckt und trägt ihn mit sich fort. Dreihörner spielen nie mit Langhälsen. Littlefoot ist nachdenklich geworden. Langhälse. Mutter, was ist das, ein Langhals? Nun, das sind wir, mein Schatz. Oh. Warum kann ich nicht mit dem Dreihorn spielen? Das hat doch Spaß gemacht. Naja, wir bleiben immer bei unserer Art. Die Dreihörner, die Dornenschwänze, die Schwimmer, die Flieger. Wir machen nie etwas zusammen. Warum nicht? Tja, weil wir verschieden sind. So war es schon immer. Aber warum? Mach dir nicht so viele Gedanken. Wenn wir das große Tal erreichen, dann wirst du da viele, viele Langhälse zum Spielen haben. Wenn wir bloß schon da wären. Es ist aber noch ein langer Weg. Vorbei an dem großen Felsen, der wie ein Langhals aussieht, und vorbei an den brennenden Bergen. Es ist noch ein langer Weg, aber wir werden es schaffen. Als der Abend hereinbricht, macht die Familie Halt, um sich schlafen zu legen. Littlefoot schläft friedlich auf dem Rücken seiner Mutter, als ein hungriger Hüpfer, der ein wenig wie ein großer Frosch aussieht, nach einer Libelle schnappt und mit einem Sprung genau vor seiner Nase landet. Erschreckt fährt er aus dem Schlaf hoch. Hey Hüpfer, komm zurück! Littlefoot folgt dem Hüpfer neugierig in eine Höhle. Wer weiß, vielleicht kann er ja mit ihm spielen. Hey! Hey, da ist ja Cera! Du schon wieder? Hau ab! Das ist mein Hüpfer! Ich hab ihn zuerst gesehen, aber er ist in meinem Teich. Cera rutscht den schlammigen Pfad hinunter zu einem Teich, in dem der Hüpfer es sich gemütlich gemacht hat. Und Littlefoot schlittert mir nichts, dir nichts hinterher. Der Hüpfer hinterlässt Luftblasen auf der Teichoberfläche, die die beiden jetzt jagen, um sie platzen zu lassen. Hier drüben! Hey, das macht Spaß! Die beiden spielen ausgelassen und so bemerken sie gar nicht, dass sich ein großer, bedrohlicher Schatten nähert. Das muss ein wirklich großes Tier sein. Ein Scharfzahn! Oh je! Der Scharfzahn macht Jagd auf die beiden kleinen Freunde und sie ergreifen in Panik die Flucht. Und verstecken sich in einem Dornengestrüpp. Der Scharfzahn, ein riesiger Jäger mit bösartigem Gesichtsausdruck, kann sie nicht sehen. Also schiebt er seine Schnauze so weit wie möglich in das Dickicht und schnüffelt ihnen nach. Die beiden Freunde machen sich so klein wie nur irgend möglich. Als er näher kommt... Lauf! Hier lang! Komm zurück! Du läufst den falschen Weg! Aber Zera läuft einfach weiter. Und so läuft Littlefoot ihr hinterher. Wieder aus dem Gestrüpp hinaus und dem Scharfzahn direkt in die Arme. Nun bleibt Littlefoot auch noch in ein paar Schlingpflanzen hängen. Der Kopf des Scharfzahns kommt gefährlich nahe. Doch Littlefoot zieht mit aller Kraft an den Schlingpflanzen, schafft es sich zu befreien und die Schlingpflanzen schnellen zurück wie ein Gummiband und schnalzen dem Scharfzahn fest und schmerzhaft auf die empfindliche Nase. Vor Wut brüllend richtet der sich auf und... Da taucht Littlefoots Mutter auf und schlägt mit ihrem langen Schwanz gezielt nach dem Scharfzahn und holt ihn von den Füßen. Mutter! Lauft! Lauft! Erbittert beginnt Littlefoots Mutter gegen den gefährlichen Scharfzahn zu kämpfen und sie schafft es immer wieder, ihn mit aller Kraft gegen die Felsen zu schleudern. Bis er endlich einen Abhang hinuntergeschleudert wird und benommen am Boden liegen bleibt. Doch was geschieht nun? Ein Riss zieht sich donnernd durch den Boden zu Littlefoots Füßen. Steine rollen umeinander und die beiden sehen entsetzt zu Littlefoots Mutter, die noch immer auf einem hohen Felsen steht, der bedrohlich ins Wanken gerät. Ein schreckliches Erdbeben zerreißt den Boden. Nun kommt der Scharfzahn wieder zu sich und setzt seine Jagd nach den Kleinen fort. Beinahe bekommt er sie zu packen, als vor ihnen die Erde aufreißt und ein rot glühender Lavastrom hervorbricht. Ah! Hilfe! Mutter! Der Boden bricht unter ihnen weg und in ihrer Not halten Zera und Littlefoot sich an Scharfzahns Schwanz fest, der sich selbst wiederum mit aller Kraft an dem entstandenen Felsüberhang festklammert. Mutig nutzen die beiden Kleinen diese Chance und klettern Scharfzahns Rücken hinauf und auf den Felsen. Doch schon bricht der Boden erneut weg und Mutter Langhals kommt gerade noch rechtzeitig bei ihnen an, um sie aus der Luft heraus an den Schwänzen zu packen und sicher zu sich hinaufzuziehen, ehe Scharfzahn endgültig in die Tiefe stürzt. Zera versucht nun, ihren Fati zu erreichen. In dem gewaltigen Durcheinander fliehender Tiere rennt sie ihm entgegen. Fati! Doch ein riesiger Riss klafft im Boden und bildet ein unüberwindliches Hindernis zwischen den beiden. Zera! Auch Littlefoots Großeltern werden durch die Schlucht von Littlefoot und seiner Mutter getrennt. In jener Zeit, als die Kontinente aufeinander prallten, spaltete ein gewaltiges Erdbeben das Land. Herden und Familien wurden auseinandergerissen. Mutter! Littlefoot wurde von seinen Großeltern getrennt. Zera war auf der einen Seite der Schlucht, ihre Eltern auf der anderen. Und Littlefoot ist noch immer auf der Suche nach seiner Mutter, obwohl es schon lange dunkel geworden ist. Endlich hat er sie gefunden. Doch sie liegt still auf einem Felsen, mitten im Regen und scheint sehr schwach zu sein. Mutter? Bitte steh auf. Ich bin nicht sicher, ob ich das kann, Littlefoot. Doch, du kannst. Steh auf. Mein lieber, süßer Littlefoot, erinnerst du dich noch an den Weg in das große Tal? Ich glaube schon. Aber warum soll ich mich daran erinnern? Du bleibst doch bei mir. Ich werde bei dir sein, auch wenn du mich nicht sehen kannst. Was meinst du damit, wenn ich dich nicht sehen kann? Ich kann dich immer sehen. Littlefoot, lass dich von deinem Herzen führen. Es flüstert, also hör gut hin. Mutter? Mutter! Doch nun liegt Littlefoots Mutter still und regt sich nicht mehr. Littlefoot bleibt die ganze Nacht über bei ihr. Aber als sie nicht wieder aufwacht, bleibt ihm schließlich nichts anderes übrig, als sich allein wieder auf den Weg zu machen. Der Boden ist trügerisch. Er rutscht aus, schlittert den Weg hinunter und landet mitten auf dem Rücken eines riesigen Gürteltiers. Hey! Was ist denn hier los? Warum weinst du? Du bist doch nicht verletzt. Das ist nicht fair. Sie hätte es besser wissen müssen. Das war Scharfzahn. Es ist alles ihre Schuld. Alles wessen Schuld? Mutters. Oh. Verstehe. Verstehe. Warum bin ich nur so weit von zu Hause weggelaufen? Oh, das ist nicht deine Schuld. Auch nicht Schuld deiner Mutter. Und jetzt hör dem alten Ruter mal gut zu. Ja. Es hat überhaupt niemand Schuld. Der große Kreislauf des Lebens hat begonnen. Aber du siehst, nicht alle von uns erreichen gemeinsam das Ziel. Was soll ich tun? Ich vermisse Mutter so sehr. Du wirst sie immer vermissen. Aber sie wird immer bei dir sein, solange du dich an das erinnerst, was sie dir beigebracht hat. In gewisser Weise werdet ihr nie getrennt sein. Denn du wirst immer ein Teil von ihr bleiben. Mein Bauch tut weh. Naja, auch das vergeht mit der Zeit, mein Kleiner. Denn alles braucht seine Zeit. Mit diesen Worten wendet sich der weise alte Ruter ab und geht seines Weges. Und als der kleine Littlefoot sich wieder ein wenig beruhigt hat, macht auch er sich wieder auf den Weg. Oh, ein kleiner Vogel hat eine einzelne Kirsche an einem Baum entdeckt und flattert fröhlich hinauf, um sie zu pflücken. Doch da kommt sein Bruder und die beiden streiten sich um die süße Frucht. Sie flattern hin und her und ein drittes Vögelchen nutzt die Gelegenheit, den beiden Raufbolden die Kirsche abzuluxen. Es werden immer mehr von ihnen, die sich um die Beute streiten. Und endlich hat einer von ihnen sie fest im Schnabel, als eine fette Schildkröte sich von hinten an sie heranschleicht, die Kirsche mit der Zunge stibitzt und mit einem Haps verputzt. Doch die Vogelmutter hat noch einen großen Vorrat, den sie jetzt ihren Kleinen gibt, sodass jedes Vögelchen seine eigene Kirsche bekommt. Fröhlich hüpfen sie an Littlefoot vorbei, der die drollige Szene kaum beachtet hat. Er liegt traurig auf dem Boden und beachtet die Welt um ihn herum gar nicht. Eines der Vögelchen betrachtet Littlefoot mitfühlend, aber es weiß keinen Rat und hüpft eben weiter. Littlefoot kann nur an seine Mutter denken. Seinen Hunger bemerkt er kaum und er hat das große Tal und dass er es irgendwie erreichen muss, völlig vergessen. Oh, dem Vögelchen ist etwas eingefallen. Es kommt zurück und schiebt Littlefoot aufmunternd seine Kirsche zu. Doch in seiner Trauer reagiert Littlefoot überhaupt nicht. Da hört Littlefoot plötzlich in Gedanken die Stimme seiner Mutter. Gerade so, als stünde sie direkt neben ihm. Littlefoot. Littlefoot vergräbt sich weinend in einer Mulde im Boden. Wieder meint er, die Stimme seiner Mutter zu hören. Littlefoot? Ein Baumstern wirbelt durch die Luft und fällt zu Boden. Mein lieber Littlefoot, erinnerst du dich an den Weg ins große Tal? Folge der hellen Scheibe, vorbei an dem großen Felsen, der wie ein Langhals aussieht, und vorbei an den Bergen, die brennen. Ich werde in deinem Herzen sein, Littlefoot. Lass dich von deinem Herzen leiten. Ermutigt nimmt Littlefoot den Baumstarren auf und steigt auf einen Felsen, um sich umzusehen. Da sieht er an der gegenüberliegenden Felswand seinen eigenen Schatten, der von der tief stehenden Sonne lang und groß ist. Mutter! Fröhlich springt Littlefoot von dem Felsen hinunter und läuft auf den Schatten zu, den er für seine Mutter hält. Doch je näher er kommt, desto kleiner wird der Schatten. Als Littlefoot die Felswand erreicht, schleckt er begrüßend mit der Zunge den Felsen, dort, wo sein Schatten zu sehen ist. Doch nun bemerkt er seinen Irrtum und wendet sich traurig ab. Jetzt weiß Littlefoot mit Sicherheit, dass er allein ist. Und obwohl das große Tal weit weg und die Reise dorthin gefährlich ist, wird er seinen Weg schon finden. Zera! Aber er ist nicht völlig allein, denn dort in der Ferne sieht er Zera auf sich zukommen. Zera! Guten Tag! Was willst du denn? Gar nichts! Wo willst du hin? Ich gehe die suchen, zu denen ich gehöre. Und die sind auf der anderen Seite. Also, ich habe überall nachgesehen. Du kannst nicht auf die andere Seite klettern. Vielleicht kannst du es nicht. Warte, ich laufe zum großen Tal. Wir könnten uns doch gegenseitig helfen. Ein Dreihorn braucht keine Hilfe von einem Langhals. Schon macht Zera sich an den Abstieg in die Schlucht hinunter. Zera rutscht ab und schlittert hinunter in den Abgrund. Aber als sie ihren Halt wiedergefunden hat, bleibt sie weiter stur, dreht sich um und verschwindet in den höhlenartigen Gängen der Spalte. Also, wenn ich meine Schwestern finde, dann bin ich nicht allein. Und deshalb hau ab! Dreihörner können sehr gefährlich werden. Sie reden nur mit anderen Dreihörnern und sie reisen nur mit anderen Dreihörnern. Und so macht Littlefoot sich eben allein auf den Weg. Auf dem Grund eines Teichs tummelt sich ein kleines Breitmaul auf der Suche nach Futter. Breitmäuler, auch Schwimmer genannt, sind viel kleiner als Langhälse. Und so ist dieses hier kaum so groß wie Littlefoots Kopf. Jetzt taucht es direkt vor Littlefoots Nase auf, der trübselig ins Wasser starrt. Guten Tag! Ich hab guten Tag gesagt! Ach, vielleicht kannst du noch gar nicht sprechen. Hä? Weißt du denn gar nichts? Langhälse reden nicht mit Egal, was du bist. Ich bin auch ein Langhals, siehst du? Und ich habe einen langen Schwanz, wie du. Das kleine Breitmaul streckt sich ausgiebig, um zu zeigen, was für ein schöner kleiner Langhals es ist. Aber Littlefoot glaubt ihm natürlich trotzdem nicht. Na gut. Ich bin kein Langhals, ich bin ein Breitmaul. Aber ich bin ganz allein, ganz allein. Ich habe meine Familie bei den großen Erdbeben verloren. Willst du mit mir gehen? Ja! Oh. Oh, ja! Will ich! Also gut, komm mit! Schon um einiges fröhlicher ziehen die beiden miteinander los. Schließlich ist wirklich alles viel schöner, wenn man nicht alleine ist. Aber du darfst nicht zurückbleiben. Ich bleib nicht zurück, bestimmt nicht. Wo gehen wir denn hin? Zum großen Tal. Ich mache erst Halt, wenn ich meine Großeltern gefunden habe. Glaubst du, meine Familie ist auch zum großen Tal gelaufen? Vielleicht. Meine Mutter hat gesagt, alle Herden würden dorthin gehen. Ach, hoffentlich. Mein Name ist Littlefoot. Und ich heiße Ducky. Ja, so heiß ich. Ja. Dippi, dippi. Dappadappadü. Fröhlich singend hüpfen die beiden ihren Weg entlang. Die Linie triffst du nicht, sonst bist du raus, du Wicht. Mein Bäuchlein redet. Meins auch. Ich bin gespannt, wie das wohl schmeckt. Littlefoot schnappt hungrig nach einem überhängenden Farnwedel und zerrt daran. Der Baum spricht ja. Nein, das macht er nicht. Du sollst keine sprechenden Bäume fressen. Nein. Ach, herrje, da hat ja ein Flieger auf dem Farnwedel gesessen. Und als Littlefoot ihn loslässt, wird er durch die Luft geschleudert und landet mit einem Schrei auf dem Boden. Ducky geht gleich nachschauen, wie das ist. Wer bist du denn? Hä? Mein Name Petri. Petri, hä? Komischer Name. Ich bin gefliegt? Nein, gefeilt. Ich gefallen. Du konntest nicht fliegen, aber wie bist du denn darauf gekommen? Ich kletter. Aber du bist ein Flieger, kein Faller. Schwere Sache, fliegen. Der kleine Flieger Petri, der sogar noch kleiner ist als Ducky, führt gleich vor, wie schwierig es ist, vom Boden abzuheben. Das glaube ich dir, wir können das nicht. Nein, wir können das ganz sicher nicht. Zera ist unterdessen bei einer großen Höhle angekommen. Und entdeckt dort im Dunkeln den Scharfzahn. Schnell läuft sie davon und sucht Schutz hinter einem großen Stein. Dann lugt sie vorsichtig dahinter hervor. Aber der Scharfzahn bewegt sich ja gar nicht. Obwohl Steine auf ihn herunterrieseln, liegt er einfach so da, ohne zu mucksen. Bestimmt ist er tot. Das macht Zira mutig und sie schleicht zu ihm und streckt ihm die Zunge heraus. Jetzt stößt sie ihn fest mit ihren Dreihauen an. Und nochmal mit Anlauf. Noch mehr Anlauf. Und jetzt öffnet der Scharfzahn die Augen. Oh nein! Zera kann gerade noch rechtzeitig abbremsen, macht auf der Stelle Kehrt und rennt davon, so schnell sie kann. Der Scharfzahn kommt auf die Beine und nimmt die Verfolgung auf. Draußen auf dem Weg hören Littlefoot, Ducky und Petrie verdächtige Geräusche. Bidi, bidi. Psst, sei leise. Ganz ruhig. Aber die vorbeiwandernde Echse bemerkt die drei Freunde zum Glück nicht. Und so gehen sie schließlich weiter. Petrie krabbelt an Littlefoots Schwanz hinauf und setzt sich mitten auf seinen Kopf, auf dem der aber schon seinen Baumstamm trägt. Au! Hey! Petrie, geh da runter! Hast einen schönen flachen Schädel, Flachschädel. Ich heiße aber nicht Flachschädel. Mein Name ist Littlefoot. Littlefoot? Willst du etwa da oben bleiben? Ja. Aber das geht nicht. Du zerreißt meinen Baumstern. Der ist was ganz Besonderes. Wirklich. Er hat ihn von seiner Mutter. Ja, bestimmt. Oh, Muttergeschenk. Sehr wichtig. Oh ja, passe drauf auf. Lasse keinen wen ran. Petrie rollt den Baumstern fest zusammen und geht auf Littlefoots Kopf hin und her, wie ein Soldat auf Patrouille. Ja, Petrie, du passt drauf auf. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ich bin doch kein Träger. Littlefoot schnappt seinen Baumstern mit dem Maul und fängt an zu laufen, um ordentlich Anlauf für Petrie zu nehmen. Und Ducky läuft hinter ihnen her. Geh runter. Du bist ein Flieger. Also fang an zu fliegen. Spann deine Flügel auf, Petrie. Aufspannen, nein, aufspannen. Nein, nein, nein, nein, das kann ich nicht. Du kannst fliegen. Nein, jetzt mach deine dürren Flügel nein, nein, nein, auf. Nein, nein, nein, nein. Petrie, hör! Hör! Wie ein Flieger! Oh, Gefahr! Oh, Petrie! Da vorne! Oh je, jetzt sind die drei mitten in einer großen Schlammpfütze gelandet und Littlefoot ist gegen ein altes Knochengerüst gelaufen, das wegen dem klebrigen Schlamm prompt an ihm hängen bleibt und schrecklich klappert, als er aus der Pfütze heraus und davonläuft. Und da ist auch Zera, die ihnen auf der Flucht vor dem Scharfzahn entgegengerannt kommt. Endlich löst sich das Knochengerüst, aber es fliegt in hohem Bogen durch die Luft und reißt Zera zu Boden, die erst einmal benommen liegen bleibt. Was ist passiert? Warum hast du so eine Angst? Angst? Ich? Warum habt ihr denn so eine Angst? Wir haben keine Angst. Oder? Nein, nein. Ihr solltet aber Angst haben. Ich könnte ja längst bei den anderen drei Hörnern sein, aber ich bin zurückgekommen, um euch zu warnen. Ich bin ihm begegnet, dem Scharfzahn. Scharfzahn! Ach, hör doch auf, Zera. Scharfzahn ist tot. Er ist in die große Schlucht gefallen. Und da ist er mir begegnet. Oh, du liebe, tapfere Zera. Du liebe, tapfere Zera. Ja, ich bin tapfer. Scharfzahn ist tot. Mein Vater hat mir erzählt, dass Flachschädel ganz kleine Gehirne haben. Zera genießt es, den anderen mit ihrer Geschichte ein bisschen Angst einzujagen und geht währenddessen von einem zum anderen, um ihnen tief in die Augen zu sehen. Ich war ganz allein mit ihm im Dunkeln. Nur der Scharfzahn und ich. Ich konnte ihn atmen hören. Dabei tritt sie auf einen stark gebogenen Ast, der am Bogen liegt. Ich konnte sein großes, hässliches Auge sehen, wie es nach mir suchte. Ducky klettert jetzt auch auf den Ast, um näher bei Zera zu sein und auch ja nichts von der spannenden Geschichte zu verpassen. Was hast du dann gemacht? Hä? Hä? Ich bin schnurstracks auf ihn zugegangen. Ich habe ihm direkt ins Auge gesehen und gesagt... Oh nein! Als Zera plötzlich die nach oben gebogene Seite des Astes trifft, wird Ducky hoch in die Luft und davongeschleudert. Zum Glück wird ihr Aufprall von einer Schlingpflanze abgefangen und sie landet unbeschadet auf dem Boden. Da bemerkt sie ein Geräusch, dreht sich suchend danach um und entdeckt ein Nest, das im trockenen Gras versteckt ist. Schnell geht sie hin, steckt den Kopf hinein und entdeckt darin ein einzelnes großes Ei. Hallo! Als Ducky das Ei abtastet, Hallo. Springt plötzlich oben die Schale auf. Du solltest da rauskommen, wirklich. Du bist spät dran. Ja, ehrlich. Ja, ja, ja. Komm raus. Du bist ja ganz allein. Hast du keine Angst? Hä? Oh, der Neugeborene scheint ziemlich müde zu sein. Jedenfalls gähnt er herzhaft und fällt wieder in den Schlaf, ohne sich die Mühe zu machen, sich aus der Eierschale zu befreien. Wir gehen zum großen Tal. Du kannst mitkommen. Ja, wirklich. Du bist ein Dornenschwanz. Wir nennen dich Spike. Von Ducky wachgehalten, futtert der kleine Dornenschwanz Spike erstmal das trockene Gras, das um sein Nest herumsteht. Er ist ungefähr so groß wie Littlefoot, aber sein kleiner Körper ist kräftiger und kompakter gebaut. Nun brechen die fünf hungrigen Dinosaurier zum großen Tal auf. Noch nie zuvor hat es eine solche Herde gegeben. Ein Langhals, ein Dreihorn, ein Breitmaul, ein Flieger und ein Dornenschwanz. Sie alle machen sich gemeinsam auf den Weg und sie wissen, wenn sie sich verirren würden, müssten sie verhungern. Oder sie würden sich in Scharfzahns Schatten wiederfinden. Baumsterne wachsen da, wo es viel Wasser gibt. Wenn wir diesem Wasser folgen. Kein Grünfutter hier und ich immer noch Hunger. Ich habe auch Hunger. Littlefoot lässt Ducky und Petri, die sich beide auf seinen Kopf gesetzt haben, in den Fluss platschen. Könnt ihr was riechen? Ich rieche. Ich rieche. Ducky. Du riechst mich? Ich rieche Wasser. Ich rieche Baumsterne. Oh, seht doch, Grünfutter, das große Tal. Tatsächlich. Dort hinten ist ein grüner Hain, wie eine Oase in der kargen Landschaft. Ich hab's gefunden. Sera, hör auf. Ich hab's gefunden. Wir müssen hier raus! Da lang! Kommt schnell! Kommt! Ah! Spike, beeil dich! Aber es ist kein Erdbeben, sondern eine riesige Herde fremder Langhälse, die direkt auf das grüne Tal zupoltern und dabei die Erde zum Erzittern bringen. Ducky! Spike! Kommt da raus! Ich bin leer bis oben hin. Jetzt sind wir am großen Tal und noch immer kein Grünfutter. Oh, wir hungern für immer. Oh, oh, oh. Ach, Petri, Zera hat sich geirrt. Das ist nicht das große Tal. Oh. Es ist überhaupt nichts Großes. Nein, nein, nein. Tja, gehen wir lieber mal runter und sehen nach, ob was übrig ist. Die Dinosaurierherde hat ganze Arbeit geleistet. All die eben noch grünen Bäume sind jetzt leer und kahl, bis auf einen einzigen kleinen Baum, den sie übersehen haben. Die Freunde überlegen, wie sie wohl an die hochgelegenen Blätter herangelangen können. Petri, glaubst du, du könntest da hochfliegen und... Nein. Petri, sei nicht traurig. Ist ja gut. Viele Dinge können nicht fliegen. Steine, Bäume, Stöcke und Spike. Mit Petri auf dem Kopf lehnt Littlefoot sich aufrecht an den Stamm. Jetzt klettert Ducky auf seinen Kopf, sodass Petri noch höher gehoben wird. Hey! Nein! Ducky, schieb Petri zu den Zweigen rauf. Na los, Spike. Nicht so schnell. Oh, ja, gut. Und jetzt kommt Spike und hieft Littlefoot von unten noch ein Stück hinauf. Hey, nicht so schnell, nicht so schnell. Jetzt kommen sie hin. Petri schaut ein wenig ängstlich zum Boden hinunter. Während Sera sich über das Spektakel lustig macht. Ihr vier seht so albern aus. Aber es funktioniert. Petri kommt gerade so an die Blätter heran und pflückt in Windeseile so viele herunter, wie er nur kann. Spike beginnt schon, Blätter mit der Zunge zu fangen und aufzufuttern, obwohl sie alle noch wackelig an dem Baum lehnen. Ob das wohl gut gehen wird? Oh je, jetzt hat Spike seine Aufgabe vergessen und sich zum Essen hingesetzt, sodass Littlefoot seine Freunde nicht mehr halten kann und unten auf dem Boden landet. Nur Petri hängt noch oben in den Zweigen und Ducky hält sich an seinem Schwanz fest. Ducky, Petri, kommt hier runter, hier gibt's Grünfutter! Ducky lässt sich weich in den Blätterhaufen fallen, der nun am Boden unter dem Baum liegt. Flieg, Petri! Halte die Flügel ab! Jetzt ist Petris Zweig abgebrochen und er versucht, halb fallend, halb fliegend, zur Erde hinunterzukommen. Littlefoot pustet ihm noch einmal unter die Flügel und so landet auch er weich und sicher zwischen den Blättern. Komm her, Zera! Wir haben Grünfutter! Ich kann mir mein eigenes Grünfutter holen. Zera nimmt Anlauf und rammt ihr Dreihorn fest gegen den Baumstamm, um durch die Erschütterung ein paar Blätter zu Boden zu schütteln. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Naja, Zera ist ja schließlich auch noch sehr klein. Also nimmt Littlefoot einen Haufen Blätter vom Boden auf und wirft sie bei Zeras nächstem Anlauf so zu ihr herüber, dass sie denkt, sie wären gerade von dem Baum heruntergefallen. Selbstzufrieden futtert Zera ein Maul voll, wendet sich ab und legt sich dann zum Schlafen hin. Siehst du? Ich komme allein zurecht. Ganz allein. Und ich habe keine Angst, allein zu sein. Ich kenne meinen Weg und ich habe keine Angst vor Scharfzahn. Ich hoffe, er frisst keinen von euch. Macht euch keine Sorgen, es gibt keinen Scharfzahn. Littlefoot beruhigt seine Freunde gleich wieder. Er ist wirklich ein lieber und fürsorglicher kleiner Langhals. Ducky lockt Spike mit sich fort und sie gehen gemeinsam hinüber zu Zera und legen sich zu ihr. Auch Petri geht zu ihnen und die vier kuscheln sich gemütlich aneinander. Littlefoot hat sich schon eine Mulde gesucht, um sich schlafen zu legen. Er schaut zu ihnen hinüber und rollt sich dann alleine zusammen. Traurig, dass keiner seiner Freunde bei ihm geblieben ist. Es gibt hier keinen Scharfzahn. Die anderen schlafen schon tief und fest, aber Littlefoot kann nicht so leicht einschlafen. Da wacht Ducky von dem vielen Schnarchen wieder auf. Sie geht hinüber zu Littlefoot und kuschelt sich eng an ihn. Hey, da kommt ja auch Petri zu Ihnen. Schlaftrunken spaziert er auf Littlefoots Kopf und schläft sofort weiter. Und auch Spike kommt zu ihnen und kuschelt sich fest an seine Freunde. Aber jetzt ist Cera ja ganz allein. Sie zittert im Schlaf vor Kälte. Jetzt ist sie aufgewacht und stellt erschrocken fest, dass die anderen nicht mehr da sind. Traurig schaut sie zu ihren Freunden hinüber. Dann gibt sie sich endlich einen Ruck und schleicht sich leise zu ihnen hinüber. Als sie sich neben Littlefoot legt, legt er fest den Arm um sie. Und nun endlich schlafen alle fünf gemütlich, warm und sicher zusammen ein. Am nächsten Morgen wird Cera durch ein beunruhigendes Geräusch geweckt. Cera macht, dass sie wegkommt, als plötzlich ein riesenhafter Schatten das Nachtlager der kleinen Dinosaurier verdunkelt. Und auch die anderen ergreifen eiligst die Flucht, gerade rechtzeitig, bevor ein großer Fuß auf die Stelle tritt, an der sie noch vor einer Sekunde gestanden haben. Verfolgt von Scharfzahn rennen sie auf eine Felswand zu und können sich im letzten Moment noch durch eine Spalte dazwischen zwängen, ehe der Scharfzahn sie erreicht und mit voller Wucht gegen die Felswand donnert. Die Wucht lässt die Felswand zersplittern und die Freunde purzeln auf der anderen Seite einen schmalen Abhang hinunter. Gott sei Dank! Scharfzahn steckt mit dem Kopf im Felsen fest. Aber er kann seinen Körper nicht durch die schmale Öffnung zwängen. Glaubst du mir jetzt? Tut mir leid, aber wir sind jetzt sicher. Niemand ist sicher mit dir. Seht doch, der Felsen, der wie ein Langhals aussieht. Genau wie meine Mutter gesagt hat. Wir sind auf dem richtigen Weg, auf dem Weg zum großen Tal. Littlefoot hat sich hinsichtlich des Scharfzahns geirrt, aber die anderen folgen ihm. Ihre einzige Hoffnung besteht darin, das große Tal zu erreichen, und nur Littlefoot weiß den Weg. Doch nachdem sie alle lange Zeit wandern und hohe Felsen hinaufklettern mussten, sind unsere Freunde erschöpft. Los, komm, steht auf! Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen weiterlaufen. Ihr könnt jetzt nicht schlapp machen, wenn nun das große Tal gleich hinter dem Gipfel dieser Felsen liegt. Obwohl sie müde und unwillig sind, treibt Littlefoot sie weiter. Er hat das große Tal noch nie gesehen, aber sein Herz sagt ihm, dass sie ganz nahe dran sind. Und als sie den Felsen endlich erklommen haben, sehen sie nur noch mehr Steine und Felsen. Ist das dein großes Tal? Du spinnst ja! Ich werde abhauen. Cera, wir müssen der strahlenden Scheibe folgen. Ich nehme aber den einfachsten Weg. Aber das ist der falsche Weg. Wer sagt das? Meine Mutter! Dann ist sie auch so ein blöder Langhals gewesen. Nimm das wieder zurück! Niemals! Nimm das wieder zurück! Wütend verpasst Littlefoot Zera einen kräftigen Schubs, sodass die beiden gemeinsam den steinigen Abhang hinunterpoltern. Spike! Oh, oh, Spike! Oh. Spike geht hinter ihnen her und Ducky und Petrie hängen sich schnell an seinen Schwanz, um nicht zurückzubleiben. Aber auch sie rutschen den Abhang ungebremst hinunter. Du! Lass mein Bein los! Zera und Littlefoot liefern sich eine heftige Prügelei, die die anderen so mitnimmt, dass sie sich verstecken und die Köpfe im Sand eingraben. Schließlich geben die beiden Streithähne Ruhe. Zera wendet sich ab, aber Littlefoot hat Tränen in den Augen. Geh doch weiter! Lauf doch den falschen Weg! Wir wollten dich sowieso nicht bei uns haben! Kommt! Wir müssen weiterlaufen! Ratlos beobachten Ducky, Spike und Petrie, wie die beiden in entgegengesetzter Richtung davongehen. Littlefoot den steilen Hang hinauf und Zera einen ebenen Pfad entlang. Zeras Weg ist wirklich einfacher. Das glaube ich. Littlefoot schaut enttäuscht zu ihnen zurück. Dann klettert er weiter. Auch. Petrie ist Littlefoot ein Stück weit hinterhergelaufen, um mit ihm zu reden, aber er verliert den Halt auf den losen Steinen und rutscht rücklings wieder den Felsen hinab. Flachschädel, warte! Nicht sein Böse! Warte! So wenden sich die anderen drei Zera zu und folgen ihr. Ui je, Zeras Weg mag ja flacher sein, aber er führt durch eine wüste Gegend mit feurigen Vulkanen und Erdspalten, durch die heiße Lava strömt. Ich wünschte, Littlefoot wäre jetzt bei uns. Ich auch. Spike! Spike hat ein Pflänzchen entdeckt und hält an, um es zu fressen. Spike, nicht anhalten, wir müssen zusammenbleiben! Zera und Petrie haben nichts davon bemerkt und gehen weiter. Auf einer in der Mitte durchgebrochenen Brücke, die über einen Sumpf führt, macht Zera kurz Halt, nimmt dann Anlauf und springt auf die andere Seite. Aber Petrie, der auf ihrem Kopf gesessen hat, wird hinuntergeschleudert und landet mitten in dem modrigen Moor. Verzweifelt schlägt er mit den Flügeln, ruft um Hilfe und versucht gleichzeitig zu schwimmen und zu fliegen. Zera! Zera, wo bist du? Littlefoot, Ducky! Dem Himmel sei Dank. Littlefoot hat die Hilfeschreie seiner Freunde gehört und eilt ihnen entgegen, so schnell seine kurzen Beine ihn nur tragen. Als erstes erreicht er Ducky und Spike, die nun auf einem kleinen Felsen von glühender Lava umschlossen festsitzen. Littlefoot rennt zu ihnen und versucht mit aller Kraft einen Felsen umzustürzen, sodass er eine Brücke zu dem Felsen bildet, auf dem seine beiden Freunde hilflos ausharren. Endlich, er hat es geschafft, läuft hinüber zu seinen Freunden und zeigt ihnen den Weg. Wieder halten sie sich aneinander fest und bilden eine Brücke hinüber zu dem armen Petrie, der verzweifelt strampelnd im Moor festsitzt. Endlich bekommen sie den kleinen Flieger zu fassen. Doch da bricht der kleine Baumstamm, an dem Littlefoot sich und die anderen festhält, unter der Last zusammen und sie alle landen im Schlamm. Verzweifelt versuchen sie, sich zu retten, während Zera in panischer Angst vor dem Scharfzahn flüchtet, der ihr auf den Fersen ist. Scharfzahn prallt mit dem Kopf gegen einen Felsen und Zera gewinnt wieder einen kleinen Vorsprung. Doch da tauchen zwei weitere Scharfzähne auf der anderen Seite auf, umzingeln sie und streiten sich um ihre nahe Beute. Doch was ist das? Da kommt ein großes, dunkles Ungetüm den Weg entlang, genau auf sie zu. Die Scharfzähne ergreifen die Flucht und Zera weicht von dieser neuen Gefahr ängstlich zurück. Tatsächlich. Es sind die vier Freunde, die sich endlich aus dem Sumpf befreien konnten. Übereinander gestapelt und mit Schlamm beschmiert. Deshalb haben sie so furchteinflößend ausgesehen. Ich wusste die ganze Zeit, dass ihr das wart. Ich wusste es, jawohl! Empört geht Zera mit hoch erhobener Nase davon. Doch da rutscht sie in einer Schlammpfütze aus und landet, sehr zur Belustigung ihrer Freunde, mitten im Dreck. Und jetzt ist sie auch noch mit dem Kopf gegen einen Felsen gelaufen. Beleidigt geht sie weiter. Zera ist immer noch viel zu stolz, um zuzugeben, dass sie den falschen Weg gegangen ist. Unglücklich vergräbt sie den Kopf zwischen ihren Beinen und weint. Littlefoot, Petri, Spike und Ducky schwimmen eine Runde im nahen Teich, als sie plötzlich das Brüllen von Scharfzahn vernehmen. Oh, Scharfzahn! Das ist Scharfzahn! Den müssen wir loswerden, ein für alle Mal! Wie sollen wir das machen? Hör zu, wir locken ihn zu der tiefsten Stelle des Teiches. Mit den dünnen Ärmchen kann er nicht schwimmen. Spike und ich klettern da hoch und schmeißen ihm den großen Felsen auf den Kopf. Dann fällt er runter ins Wasser. Petri, du pfeifst, wenn er an der richtigen Stelle ist. Da, wo das Wasser dunkel wird. Jetzt brauchen wir einen Köder. Nachdenklich schaut Littlefoot Ducky an. Mich? Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein. Doch schließlich lässt Ducky sich überreden und stellt sich an den Eingang der Felsenhöhle, in der Scharfzahn ist und die oben über dem Teich liegt. Von hinten schleicht sie sich an ihn heran und schreit dann ganz laut, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. Aber der Scharfzahn reagiert nicht. Also schleicht Ducky rückwärts in Richtung Eingang. Als der Scharfzahn plötzlich von hinten auf sie zukommt. Ducky ergreift die Flucht, der Scharfzahn ihr hinterher und zur Höhle hinaus. Beide rutschen auf dem schlammigen Boden weg und fallen hinunter in den Teich. Ducky, die eine gute Schwimmerin ist, sucht im Wasserschutz hinter einem Stein und Scharfzahn richtet sich vor Wut und Heißhunger brüllend wieder auf. Verzweifelt pfeift Petri so gut er kann, um das Signal zu geben, den Stein auf Scharfzahns Kopf fallen zu lassen. Spike und Littlefoot versuchen nun mit aller Kraft, den riesigen Felsstein in Bewegung zu setzen. Petri wirft ihm unterdessen ein Steinchen an den Kopf und freut sich diebisch, als er trifft. Aber das macht ihn nur noch wütender und er rammt seinen riesigen Kopf gegen den Felsen, auf dem Petri sitzt, sodass er hinuntergeschleudert wird. Verzweifelt versucht Petri zu fliegen, um sich vor dem weit geöffneten Maul Scharfzahns in Sicherheit zu bringen. Scharfzahn atmet heftig aus und pustet Petri mit seinem Atem hinauf zu Littlefoot und Spike. Scharfzahn taucht erneut unter und als er wieder hervorkommt, sitzt Ducky auf seiner Nase. Petri geht mutig in den Sturzflug, um Ducky aus dieser schrecklichen Lage zu befreien und piekst Scharfzahn mit seinem Schnabel fest ins Auge. Vor Schmerz und Wut macht Scharfzahn einen gewaltigen Satz hinauf auf den Felsen und landet genau auf dem großen Stein, den Spike und Littlefoot auf ihn niedersausen lassen wollten. Ich komme! Da kommt Zera herbeigelaufen und rennt mit solcher Wucht gegen den Stein, dass er sich endlich löst. Scharfzahn mitreißt und sie beide ins Wasser stürzen. Aber er hat Petri in der letzten Sekunde noch am Schwanz packen können und mit sich ins Wasser gerissen. Oh nein! Fassungslos stehen die anderen oben auf dem Felsen und blicken hinunter in die Tiefe, wo ihr Freund verschwunden ist. Unglücklich wenden sie sich ab und gehen langsam davon. Nur Ducky bleibt noch einen Augenblick schniefend sitzen. Er war mein Freund. Armer Petri. Armer Petri. Petri. Stopp! Wir gehen ohne Petri! Petri! Petri! Du bist gerettet! Petri hat es geschafft. Tropfnass und sichtlich mitgenommen, kämpft er sich den Felsen hinauf, aber er ist unversehrt. Überglücklich nimmt Ducky Petri fest in die Arme und läuft mit ihm den anderen hinterher. Littlefoot. Eine große Wolke, die wie ein Langhals aussieht, schwebt am Himmel. Und Littlefoot, der auf einem Felsen steht und in den Himmel sieht, meint erneut, die Stimme seiner Mutter zu hören. Mutter! Littlefoot. Mutter? Ich habe versucht, das zu tun, was du mir gesagt hast. Aber das ist so schwierig. Ich werde nie das große Tal finden. Mutter! Mutter! Geh nicht weg! Mutter! Geh nicht weg! Da wird die Wolke langsam vom Wind davongetragen. Verzweifelt läuft Littlefoot der Wolke nach, um sie zu erreichen. Sie weht durch einen schmalen Gang durch einen der Felsen. Littlefoot folgt ihr bis zur anderen Seite. Und dort reißt die Wolke auf, sodass ein schmaler Streifen Sonnenlicht durch sie hindurch zu Boden scheint. Genau auf die Stelle, an der Littlefoot steht. Und als die Wolke sich nun langsam ganz auflöst, gibt sie den Blick auf üppige grüne Wälder frei. Ein Fluss schlängelt sich hindurch und Littlefoot erblickt das große Tal. Das große Tal! Endlich hat er das lang ersehnte Ziel erreicht. Staunend sperrt Littlefoot Mund und Augen auf beim Anblick all der üppigen Vegetation vor ihm. Schnell folgen die Freunde ihm durch den Gang. Littlefoot, du hast es gefunden! Ja. Wir haben es geschafft! Wir haben es zusammen geschafft! Das große Tal ist genau so, wie Sie es sich erträumt haben. Ein grünes Land voller Blätter und Leben. Es gibt Wasserfälle, saftige Wiesen und genug Baumsterne, um ewig darin zu schwelgen. Dort sind ganz viele Breitmäuler, die aufgeregt lachend auf Ducky und Spike zustürmen. Und dort ist Petris Familie, seine Mama und seine Geschwister, die ihm überglücklich in die Arme schließen. Mama, ich ein Flieger! Und Ceras Vati, auf den sie ungestüm zuläuft, um ihn endlich wieder zu begrüßen. Vati! Cera! Vati! Und Littlefoot findet endlich seine Großmutter und seinen Großvater, dieselben liebevollen Gesichter, in die er am Tage seiner Geburt geschaut hat. Littlefoot denkt noch einmal an all die schönen Momente seines Lebens und an seine abenteuerliche Reise ins große Tal, gemeinsam mit seinen wunderbaren neuen Freunden. Und sie alle wuchsen gemeinsam in dem großen Tal auf, Generation auf Generation. Und jeder erzählte der Nächsten die Geschichte von der Reise ihrer Vorfahren in das große Tal vor langer Zeit.